Sputnik, dein Abend. Dein Abend. Mehr Musik. Get down, you know what to do. Hey, Mr. DJ, oder was? Peinlich, dass ich dir eine Szene mach. Alles nur, weil du nicht reden kannst. Es sind immer die anderen schuld. Siehst du dich selber nicht? Ich halte deine Hand, in der alles andere zerbricht. Denn du machst für niemanden Platz. Ich wünschte, du würdest mich lieben, wie du mich anlügen kannst. Könntest du auch auf mich schießen? Vielleicht brauch ich, wie du mich ansiehst. Vielleicht fehlt mir der Mut, um zu gehen. Vielleicht ist das Schlechteste an mir, das Gute in dir zu sehen. Wenn's gefährlich ist, dich zu lieben, dann sag ihm, dass ich Schmerzen schon gewohnt bin. Wenn es falsch sein soll, dich zu lieben, scheißegal, ich wurde mein Leben lang belohnt. Ganz egal, wie es ist, wenn's gefährlich ist, dich zu lieben, sag ihm, ich nehme die Gefahr, bringe Rosen. Ich weiß nie, was bei dir los ist. Das, was ich gebe, ist nie genug. Kennst keine Rück- oder Vorsicht. Drückst aufs Gaspedal, wir beide sind nicht angeschnallt. Die Frage ist nicht ob, sondern wie laut es knallt. Was kostet Liebe, mein Herz auf der Waage? Zahl mit nem Lächeln, egal welcher Preis. So schön kaputt, sag, was soll mir noch schaden? Komm ein Stück näher. Wenn's gefährlich ist, zu lieben, dann sag ihm, dass ich Schmerzen schon gewohnt bin. Wenn es falsch sein soll, dich zu lieben, scheißegal, ich wurde mein Leben lang verloren. Ganz egal, wie es ist, wenn es gefährlich ist, dich zu lieben, sag ihm, ich liebe die Gefahr, bringe Rosen. Wenn's gefährlich ist, dich zu lieben, dann sag ihm, dass ich Schmerzen schon gewohnt bin. Und wenn es falsch sein soll, dich zu lieben, scheißegal, ich wurde mein Leben lang belogen. Ganz egal, wie es ist, wenn's gefährlich ist, dich zu lieben, sag ihm, ich liebe die Gefahr. Zur Spätschicht, zum Kochen, zum Chillaxen auf der Couch. Sputnik, dein Abend. It was all eyes. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Somebody else.

down. Waterfalling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Bad world, gone away. I still wake up in this bad world. Name a place that I can breathe on this bad world. Looking like a giddy giddy in this bad world. Bad world, don't know how to act, girl. I'm in the deep, tell me where the hell you at, girl. Oh, you ain't even gotta love me back, girl. You know that I'm never holding back, girl. Just swim, swim. Waterfalling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Water, water, so deep. Water, so deep. Take it off the ground, I ain't never getting cold feet. Yeah, you know me. Yeah, you know me. Fading on the throne, now I'm ready. I can feel the high waves coming. While you run away, you can run it. Sour to my tongue, she's stunning. You're the only place that I wanna be. Yeah. Swim, swim. Water falling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim. This is how it all begins. Take it across the line. I'm the hero, it'll change the time. Baby, everything can be so sad. Throw my face on the one side. I just wanna die, I just wanna die. Swim, swim. Water falling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, swim. Let it all begin. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Sputnik, dein Abend, mehr Musik. Ich halt dich fest an deiner Hand. Egal was kommt, wir stehen zusammen. Sind nicht allein, allein, allein, allein, nicht allein. Auch wenn die Welt kapituliert und wir uns aus dem Weg verlieren. Ich halte dich fest an deiner Hand. Musik. Deine Lieblingsmusik. Now let go of everything I ever had. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints. And all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young. Cause now I've just grown so numb. Take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. Please don't rein me in. Zum Kochen, zum Chillaxen auf der Couch. Sputnik, dein Abend. The clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know, to be with you in paradise. What I wouldn't sacrifice. Why'd you have to chase the light somewhere I can't go, as I walk this world alone, as I walk this world alone. Another glimpse of what could have been, another dream of the way that it never was. Falling back in the wilderness, waking up rubbing salt in the cut. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know, to be with you in paradise. What I wouldn't sacrifice. Why'd you have to change? Feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know, to be with you in paradise. What I wouldn't sacrifice. Why'd you have to chase the light somewhere I can't go, as I walk this world alone. jetzt bei Sputnik. Von der New Music Hotlist 2026. Young Pep, Spider-Man. Manchmal fühle ich mich wie Spider-Man. Als ob die Zukunft an einem Faden hängt. Und wir mit all dem hier alleine sind. Unter der Maske noch ein kleines Kind. Und ich bin kein Superheld. Es tut so gut, wie du mich hältst. Doch ich glaube an ein Happy End. Lass uns warten, bis der Vorhang fällt. Irgendwo hier drin, da baut sich Druck auf. Lieg in meinem Zimmer, mach das Licht aus. Das Atmen fällt mir schwer, es ist die Luft raus. Der Mond hat heute frei, ich glaub die Sterne auch. Mein Bruder hatte damals einen Traum gehabt. Doch wurde dann von anderen dafür ausgelacht. Heute ist er still, wenn es um Träume geht. Und fängt an zu verstecken, wie es den Mikeys geht. Wie kann es sein, dass Freunde hier schon Sorgen haben? Wie sie aussehen, wie sie heißen, ob sie Jordans tragen? Wir lernen gerade zu fliegen, komm, wir fliegen weg. Und du zeigst mir deine Welt hinter dem Spinnennetz. Denn manchmal fühle ich mich wie Spider-Man. Als ob die Zukunft an einem Faden hängt. Und wir mit all dem hier alleine sind. Unter der Maske noch ein kleines Kind. Und ich bin kein Superheld. Es tut so gut, wie du mich hältst. Doch ich glaube an ein Happy End. Lass uns warten, bis der Vorhang fällt. Und bevor du fällst, fange ich dich und halte dich fest. Große kalte Welt, bau für dich ein warmes Nest. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ich will, dass alles klappt. Schmeiß den Rucksack in die Ecke, setz die Maske ab. Und ich fühl mich stark, weil du meine Sonne bist. Alles bricht wie Glas, aber keiner kümmert sich. Sie retten keine Kinder, aber Sparkassen. Wie sollen wir planen, wenn wir nicht in ihren Plan passen? Nur mein Bruder fühlt mich da, auch wenn's keiner für ihn war. Denn sein Vater nennt ihn Taugenichts. Doch ich glaub an dich und er sagt: Manchmal fühle ich mich wie Spider-Man. Als ob die Zukunft an einem Faden hängt. Und wir mit all dem hier alleine sind. Unter der Maske noch ein kleines Kind. Und ich bin kein Superheld. Es tut so gut, wie du mich hältst. Doch ich glaube an ein Happy End. Lass uns warten, bis der Vorhang fällt. Von der New Music Hotlist 2026. Der jungen Radios der ARD. Young Pep, Spider-Man bei MDR Sputnik. A whole year wasted. Guess you were never patient. Congratulations on your ready set replacement. You moved the furniture around, but I don't get rid of my ghost in the house. You said you're better without just another lie that you're telling now. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You can fake, you can say it's coincidental. All but losing me was monumental. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You can fake, you can say it's coincidental. All but losing me was monumental. I've been taking time to get my head straight, and you've been chasing, brushing into something, thinking that'll stop the aching. Changing the sheets where we slept, but I don't get rid of my ghost in your bed. You said you're better without just another lie that you're telling now. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You can fake, you can say it's coincidental. All but losing me was monumental. So quickly you found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You can fake, you can say it's coincidental. All but losing me was monumental. Excuses, the truth is losing me was monumental. Excuses, the truth is losing me was monumental. You found someone. Guess the loneliness weighed a bit too much for you. You could fade, you could say it's coincidental. what will lose me was monumental. So quickly it found so wrong. Guess the loneliness weighed a bit too much for ya. You can fake, you can say it's coincidental. What will lose to me was monumental. Excuses, new truths. Losing me was monumental. Excuses, new truths. Losing me was monumental. Excuses, new truths. Hey, Welcome. Sputnik, dein Abend. I'm just feeling flirty and confused. Got a crush on everybody, I can't lie, lie, lie. I like 27 people in this room. I think I'm getting lucky and they lie, lie, like me too. So DVD von dir, aber ich seh kein Konto mehr. Weiter zu bleiben, ich muss eigentlich schon lange gegangen sein. Wie konnte ich so lang mit dir zusammen sein? DVD von dir, aber ich seh kein Konto mehr. Weiter zu bleiben, ich muss eigentlich schon lange gegangen sein. Wie konnte ich so lang mit dir zusammen sein? Dir ist wie Winter und dich ist wie Sunshine. Geh ins Soli und ich schlaf auf der Bank ein. Mach seinen Film und ich guck ihn auf Blu-ray. Oder ich stream ihn auf Movie 2K. Rauch den Jazz mit dir in der 10. Klasse. Sag dir 10 Dinge, die ich an dir hasse. Tipp mit 9000 Wörter auf mein Display. Für uns gibt's kein Happy End, das ist nicht Disney. Das ist kein Disney-Film. Will mich nicht mal unterhalten, ich will nicht mehr chillen. Es ist alles noch beim Alten, aber du bist weg. Du bist vor mir eingeschlafen, hab dich zugedeckt. Wie kann man so dumm sein, hab das nie gecheckt. Und jetzt ist eine große Liebe weg. NWM, ich bin nie wieder ein Held. Wenn du mich hören willst, dann mein Lied, okay? Das war so DVD, dumm von dir. Aber ich seh kein Konto mehr. Weiter zu bleiben, ich muss eigentlich schon lange gegangen sein. Ja, wie konnte ich so lang mit dir zusammen sein? DVD, dumm von dir. Aber ich seh kein Konto mehr. Weiter zu bleiben, ich muss eigentlich schon lange gegangen sein. Ja, wie konnte ich so lang mit dir zusammen sein? DVD, dumm von dir. Aber ich seh kein Konto mehr. Weiter zu bleiben, ich muss eigentlich schon lange gegangen sein. Aber wie konnte ich so lang mit dir zusammen sein? DVD, dumm von dir. Aber ich seh kein Konto mehr. Weiter zu bleiben, ich muss eigentlich schon lange gegangen sein. Aber wie konnte ich so lang mit dir zusammen sein? I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side. In this mad world, everybody's looking for the high. bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love? We give it all we got. We finally left the table. And what a simple thought, you're starving till you're not. On purpose, bottle service, by the herb lit, body perfect, know how to roll a joint, thick, archive your closet and clothing, who gon' lead a party with me, well it all depends, when the bad ones here tonight, they say that's her, yes sir, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her, when the bad ones here tonight, they say that's her, yes sir, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her. they say that's. Let me find out what size you wear. Can I buy you a Cartier? Fly you in the air, take you everywhere. Water crystal clear, help you disappear. You've been disciplined lately, oh, you working out. New Birkin out, that's what you heard about. You look perfect now, what you nervous about? It's about what's inside, they say that's. Lips, nails, she's seeing things I can't believe. Drip, outfit, clean, and of course nobody tees. Step out, I need a bad one. Look the way you look at me. Who gon' lead a party with me? Well, it all depends. If I was here tonight, they said that's her. Yes, sir. That's her, that's her, that's her, that's her, that's her. Yes, sir. What if I was here tonight, they said that's her. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her. Und Tobi. Manchmal, ja, manchmal, da lohnt es sich auf TikTok hängen zu bleiben. Dadurch habe ich ein Video von Sänger Giem und sein verstecktes Talent entdeckt. Wir alle kennen ja die Songs wie den hier zum Beispiel. Même dans un sommeil éternel, je te sens si t'aimer, mais j'ai vu la belle. Aber wusstet ihr, dass er auch ein astreiner Opernsänger ist? Also hier mal der Beweis. La donna immobile, qual più mal vento. Schönes, langes Wochenende und bis Dienstag. Sputnik, Tag und Wach. Mit Bexen und Tobi. Jeden Morgen ab 6.